Führer. Um sie stehen die Fahnen und Standarten dieses Nationalsozialismus. Wenn ihr Tuch einst morsch sein wird, erst dann werden die Menschen ganz fähig sein, rückblickend die Größe unserer Zeit zu verstehen und zu begreifen, was Sie, mein Führer, für Deutschland bedeuten. Eines Mannes tief ins Herz gebrannt. Es ging um Kampf und Liebe, das heilige Vaterland. Er war mit Herz und Trotz dabei, als er für die Heimat schritt. Ein Deutscher war ihm einerlei, alles gegeben fürs Vaterland, Schritt für Schritt. Adolf Hitler, Führer der Nation. Adolf Hitler, des Volkes größter Sohn. Adolf Hitler, Führer der Nation. Adolf Hitler. Ein Volk geführt, ein starker Hand, ein Feind auf der beiden Lande. Das Feuer, was er in sich trug, ist in uns gezündet. Wenn er der Feuer in sich trug, kann woanders zünden. Adolf Hitler, Führer der Nation. Adolf Hitler, des Volkes größter Sohn. Adolf Hitler, Führer der Nation. Adolf Hitler. Das Volkes größter Sohn. ist das Gelöbnis, in guten und in bösen Tagen zu ihnen zu stehen, komme, was da wolle.